بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، wir haben heute den 76. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 18. Hadith an Abi Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhumah. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagte: Fürchte Allah, wo auch immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat, du löscht sie, und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter, und es kann auch mit der guten Tat in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und folge der Sünde einer guten Tat, es kann auch damit gemeint sein, was allgemeiner ist als die Reue, als die Taube, wie in der Aussage des Erhabenen, und verrichte das Gebet in beiden Seiten des Tages und ein Teil des Nachtes, denn die guten Taten lassen die Sünden vergehen. Surat Hud 114. Und es wurde von Hadith Mu'adh überliefert, dass ein Mann, dass der Mann, über dem dieser Vers hinabgesandet worden war, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen wurde, dass er Wudu machen soll und beten. Wudu machen soll, Wudu und beten machen soll, oder Wudu machen und Gebet und beten soll. Und der Imam Ahmed und Abu Dawud und Tirmidhi und Nasa'i und Ibn Majah überlieferten von Abu Bakr, von Hadith von Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Keiner sündigt eine Sünde und dann steht er auf und reinigt sich und dann betet er und dann um Allah um Vergebung bittet, außer dass Allah ihm vergibt. Und dann las er diesen Vers. Und diejenigen, die, wenn sie etwas Unsittliches machen oder ungerecht gegen sich selber waren, Allah gedenken und ihre Vergebung für ihre Sünden bitten. Surat Al-Imran 135. Und in der Sahihain, in Al-Bukhari und Muslim, von Uthman, dass er Wudu gemacht hat. Und dann sagte er: Ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Wudu machen, wie mein Wudu, wie dieser Wudu von mir. Dann sagte er: Wer Wudu macht, wie mein Wudu, und dann zwei Raka'a betet, wo er nichts, yani Hadith, yani wo er nichts Falsches macht, oder wo er nichts, yani zwei Raka'a auf die beste Art und Weise betet, außer dass Allah ihm vergibt, alles, was vergangen ist von seinen Sünden. Und den Musnad Imam Ahmad von Abu Darda, radiallahu anhu, dass er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen: Wer Wudu macht und schön, und sein Wudu schön wird, und dann steht er auf und zwei Raka oder vier Raka betet, wo er schön Rukua und demütig ist, schon bekommen macht und demütig ist, und dann Allah um Vergebung bittet, den vergibt Allah, oder den vergibt er. Und in As-Sahihain von Anas radiallahu anhu, dass er sagte: Ich war bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so kam ein Mann zu ihm und sagte: Ja Rasulallah, ich habe etwas, eine Schlechtes gemacht, was eine Strafe verdient, so führe die Strafe über mich. Er sagte, und er fragte ihn, und er fragte ihn nicht danach. Ja, der Prophet fragte ihn nicht, was er gemacht hat. Dann kam die Zeit des Gebetes. Dann betete er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er dann das Gebet mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fertig verrichtete, stand dann, oder als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet fertig verrichtete, stand der Mann zu ihm auf und sagte: Ja Rasulullah, ich habe etwas gemacht, was eine Strafe verdient. So, führe die Strafe Allahs in seinem Buch über mich durch. Er sagte: Hast du nicht mit uns gebetet? Er sagte: Ja. Er sagte: Allah hat dir deine Sünde vergeben oder deine Strafe. Und Muslim überlieferte dies mit seiner Bedeutung von den Hadith von Abu Umama radiallahu anhu, und Ibn Jarir al-Tabari überlieferte dies auch von Abi Umama radiallahu anhu, und in seinem Hadith ist bei Tabariani: Deine Sünde, du bist in Sünde wie am Tag, an dem deine Mutter dich geboren hat, so kehre nicht zurück, nicht zu der Sünde. So hat Allah hinabgesandet: Verrichte das Gebet des an beiden Seiten des Tages und den Teil des Nachtes, denn die guten Taten lassen die schlechten Taten oder die Sünden vergehen. Und in den Sahihain von Abu Huraira radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Seht ihr, wenn einer vor seiner Tür, vor der Tür von einem von euch, ein Fluss ist, wo er jeden Tag fünfmal sich wäscht, bleibt etwas Schmutz an ihm? Sie sagten: Nein, es bleibt nichts von seinem Schmutz an ihm. Er sagte: So sind auch die fünf Gebete. Allah löscht damit die Sünden. Und dann sage ich: Muslim von Uthman, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer Wudu macht und schön Wudu macht, dann gehen seine Sünden von seinem Körper, wie sie von unter seinen Nägeln gehen, eine weggehen. Und von Abu Huraira, und darin ist auch, ja, in Sahih Muslim, von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Soll ich euch nicht darauf hinweisen, auf dem, was Allah, auf dem, womit Allah die Sünden löscht und die Stufen damit erhöht? Sie sagten: Doch, ja, Rasulallah. Er sagte, dass man den Wudu macht auf die beste Art und Weise. Ja? Und viel zur Moschee geht, die yani viele Schritte zur Moschee. Und dass man Gebet nach Gebet wartet, yani im Masjid. So, dies ist der Ribat. Dies ist der Ribat. Ein Ribat ist wie jemand, der yani an einem Stützpunkt an der Grenze der Muslime Wache hält, yani an der Front Wache hält. Und in der Sahihain von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer Ramadan fastet, glaubend und erachtend seinen Lohn bei Allah, dem wird alles, was von seinen Sünden vergangen ist, vergeben. Und wer Ramadan Qiyam al-Layl macht, yani betet in der Nacht, glaubend und betrachten seinen Lohn bei Allah, den wird, oder streben nach seinem Lohn bei Allah, den wird Allah alles, was von seinen Sünden vergangen ist, oder dem wird alles, was von seinen Sünden vergangen ist, vergeben. Und wer Laylatul Qadr, die Tag, die Nacht der Bestimmung, glaubend und betrachten des Lohnes bei Allah, Qiyam al-Layl da in dieser Nacht macht, yani, den wird alles, was von seinen Sünden vergangen ist, vergeben. Und darin, yani in Bukhari und Muslim von Abu Huraira, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer dieses Haus, yani Mekka, oder Masjid al-Haram in Mekka, oder die Kaaba besser gesagt, wer Hajj darin macht und niemanden, yani nichts Schlechtes macht gegenüber den Leuten, yani, und kein Frevel macht, der geht daraus von seinen Sünden, der geht daraus von seinen Sünden wie am Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Und der Sahih Muslim von Amr ibn al-As, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Der Islam zerstört, was davor war, und die Hijra zerstört, was davor war, und der Hajj zerstört, was davor war. Subhanallah. Und darin ist auch von Hadith von Abu Qutada oder Abi Qatada von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte über den Fasten von Tag von Ashura, yani am 10. Muharram, natürlich mit einem Tag danach oder einem Tag davor: Ich betrachte bei Allah, dass das Fasten dieses Tages, yani, die Sünden des Jahres, das davor war, verbüßt. Yani löschen lässt. Und er sagte über dem Fasten von Yom Arafah: Ich betrachte bei Allah, dass es das Jahr, das davor und das Jahr, das danach kommt, das Jahr, das davor war und das Jahr, das danach kommt, verbüßt. Und der Imam Ahmad überlieferte von dem Hadith von Uqba ibn Amr, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ein Beispiel für denjenigen, der Sünden macht und dann die guten Taten macht, wie das Beispiel eines Mannes, der einen Schutz, Schutzanzug hatte, das sehr eng war und das ihm schon die Luft weggehalten hat. Dann hatte er eine gute Tat gemacht, dann ist es lockerer geworden von seinem Hals. Und dann noch einmal, und dann noch einmal, so wurde es immer lockerer, bis es von ihm komplett abfällt. Und von dem, was die Sünden verbüßt, ist das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala und Azza wa Jal. Und wir haben bereits von dem, was wir bereits erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von der Aussage, das Sprechen von La ilaha illallah oder die Aussage von La ilaha illallah, ist das von den guten Taten? Er sagt, es ist von den besten Taten. Und in Sahihain von Abu Huraira radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer sagt Subhanallah wa bihamdihi am Tag 100 Mal, den werden seine Sünden abgelassen, selbst wenn sie wie ein Meer sind. Okay? Oder wie der Abschaum des Meeres sind. Ja, sehr viel sind. Und darin, in Bukhari und Muslim, ist auch von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Wer sagt La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير am Tag 100 Mal, dann ist das so, wie als hätte 10 Sklaven die Freiheit geschenkt. Und ihm werden 100 Sünden, 100 guten Taten geschrieben und von ihm 100 Sünden gelöscht. Und sie sind ihm ein Schutz von dem Schaitan an dem Tag, bis die Nacht kommt. Und niemand bekommt mit etwas Besseres als das, womit er gekommen ist, außer jemand, der besser getan hat, bessere Taten gemacht hat, yani, als er. Und in den Musnad und Ibn Majah von Umhani, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: La ilaha illallah überlässt keine Sünde und keine Tat ist schneller als sie. Und der Tirmidhi überliefert von Anas radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er an einem Baum, deren Blätter trocken sind, vorbeigegangen ist. So hat er sie mit seinem Stock geschlagen. So sind die Blätter abgefallen. So sagte er: Wahrlich, Alhamdulillah, wa Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lässt von den Sünden des Dieners abfallen, wie die Blätter dieses Baumes abfallen. Und der Imam Ahmad überlieferte mit einer richtigen oder authentischen Überlieferungskette von Anas, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lassen die Sünden abfallen, ja, wie des Baum seine Blätter abfallen lässt. Ungefähre Bedeutung. Und die Ahadith darüber sind sehr viele. So, dass das Buch sie nicht umfassen kann. Ja, sehr lange sind. Dass ein Buch sie nicht umfassen kann. Und Al-Hasan wurde gefragt über einen Mann, der sich vor keiner Sünde schämt. Außer dass seine Zunge nicht aufhört, Allah zu gedenken. Er sagte, dies ist eine schöne Hilfe. Und der Imam Ahmad wurde gefragt über einen Mann, der Geld gewonnen hat oder Geld verdient hat von einer Shubha. Er sagte, sein Gebet und sein Tasbih, yani Subhanallah zu sagen, lässt all dies von ihm oder etwas von dem abfallen. So, dann wurde gesagt, wenn er betet und Tasbih macht und er strebt danach, dass das von ihm abfällt wegen das, was er gemacht hat. Er sagt, nein, er sagte, Imam Ahmad sagte, wenn er Gebet macht und Tasbih macht, im Streben danach, dass seine Sünden von ihm abgefallen oder etwas davon abgefallen werden, so sagte er, so hoffe ich darauf. Ja? Allah Ta'ala sagt, und andere, die guten Taten mit schlechten Taten vermischt haben, denen wird Allah vielleicht vergeben oder ihre Reue annehmen. Surat al-Tawbah 102. Und Malik ibn Dinar sagte, das Weinen über die Sünde lässt die Sünden abfallen, wie der Wind die trockenen Blätter abfallen lässt. Und Atta sagte, wer in einer Sitzung sitzt, von den Sitzungen des Dhikr, des Gedenken an Allahs, damit wird ihm, oder dadurch verbüßt er, wie 10 Sitzungen von den Sitzungen des Batels, der Falschheit. Und Shuwais al-Adawi sagte, und er war von den ältesten Tabi'in, er sagte, derjenige, der auf der rechten Sitze von den Engeln, ist Amir oder Amin, yani hat die Verantwortung über denjenigen, der auf der linken, yani der Engel. So, wenn Ibn Adam eine Sünde begeht und derjenige, der an der linken sitzt, will sie schreiben, sagt ihm derjenige, der an der rechten sitzt, mache nicht schnell, yani, sei nicht voreilig, vielleicht macht er eine gute Tat. Wenn er dann eine gute Tat macht, dann wird eines für eines abgefallen. Und ihm werden 9 gute Taten geschrieben. Verstanden? Normalerweise bekommt er 10. Wenn du eine gute Tat machst, dir wird 10 geschrieben. Aber wenn du eine Sünde gemacht hast und darauf folgst du sie mit einer guten Tat, dann wird eine Sünde weg für diese, eine gute Tat weg für diese Sünde und sie wird dann nicht geschrieben und du bekommst 9 gute Taten geschrieben. Subhanallah. So sagt der Shaitan, wehe ihm. Wehe demjenigen, wehe ihm. Und wer kann erreichen, Ibn Adam zu schwächen? Und At-Tabarani überlieferte mit einer Überlieferungskette, über der Bedenken ist, von Abi Malik al-Ash'ari, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wenn Ibn Adam schläft, sagt der Engel zum Shaitan, gib mir dein Blatt, dann gibt er sie ihm. So, alles was er in seinem Blatt von Hasana, von einer guten Tat, findet, löscht er damit 10 Sünden von dem Blatt des Shaitan und schreibt sie als Hasanat. So, wenn einer von euch schlafen will, dann soll er 3-mal Takbir machen, 33-mal Takbir machen und 34-mal Tahmid, yani Allah loben, Alhamdulillah sagen, und Tasbih, Subhanallah sagen, 33 Mal. So sind dies 100. Und dies ist ein Hadith, Gharib und Munkar, yani Das ist Schufen von Hadith, die jetzt uns nicht, yani, nicht hier deren Platz ist. Wir können das vielleicht erklären auch, damit die Geschwister auch einen Nutzen haben. Ein Munkar ist, was ein, was nur ein Überlieferer, der Hadith im Munkar, was, yani dieser Hadith, hat nur einer überliefert. Okay? So hat niemand anderer das überliefert. Okay? So im Allgemeinen, yani. Es gibt natürlich sehr viel Detaillierung dafür. So, das ist Al-Hadith Al-Munkar. Und Al-Dhahabi, Imam Al-Dhahabi sagt, das ist der Hadith, den ein einziger Überlieferer gebracht hat, alleine, yani niemand anderer hat das gebracht, womit es dadurch schwach wird. Yani, es kann sein, dass jemand das alleine überliefert hat und manche Gelehrte sagen, dass es dadurch schwach wird. Und die Erklärung der späteren Gelehrten, Hajar und so weiter, ist, wenn einer, der schwach ist, den Hadith alleine überliefert, mit dem Widerspruch von demjenigen, der noch vertrauenswürdiger ist als er. Und das ist die Definition, die bekannt ist bei den späteren Gelehrten. Und das ist das, was yani überwog bei was die anderen Bedeutungen des Hadith Al-Munkar überwogen hat. Die früheren Gelehrten haben jedoch den Hadith Al-Munkar haben sie erklärt, dass wie Ahmad ibn Hanbal und andere von den Gelehrten des Hadithes, der Hadith, der alleine überliefert wurde, ohne dass jemand anderen ihm gefolgt hat in dieser Überlieferung. Und die Erklärungen darüber sind sehr aufschlussreich und sehr viele. Jedoch, was uns interessiert, dass wir hier ungefähr kurz erklären, was Al-Hadith Al-Munkar ist. Was aber Al-Hadith Al-Gharib ist, ist der Hadith, der auf eine Art und Weise alleine überliefert wurde. Yani, den nicht mehrere überliefert haben, sondern nur einer. Okay? Und das muss nicht bedeuten, dass der Hadith schwach ist. Wie zum Beispiel Hadith Innam al-A'malu binniyat hat nur eine einzige Überlieferungskette, jedoch ist es ein Hadith sahih. Und das nennt man Tafarrud Mutlaq. Inshallah verstehen wir das ganz kurz, dass es gibt bei Hadith al-Mufrad, gibt es Tafarrud Mutlaq und Tafarrud Nisbi. Tafarrud Nisbi, yani teilweise alleine überliefert, ist, dass einer der Überlieferer von einem speziellen Hadith alleine von seinem Scheich das überliefert. Und in der Überlieferung von diesem Hadith, von seinem Scheich, haben andere nicht überliefert. Yani in dieser Überlieferung haben von seinem Scheich nicht andere überliefert. Okay? Obwohl der Hadith von mehreren Überlieferungsketten überliefert wurde, aber von diesem Scheich, okay, wurde nur von einem einzigen Überlieferer überliefert. Okay? Wie zum Beispiel, was Isa ibn Musa und Jar von Abi Hamza al-Sakri, von Al-Amash, von Abi Ayyub al-Sakhtiani, von Muhammad ibn Sirin, von Abu Huraira, dass er sagte, nennt die Trauben nicht Al-Karm. Ja? Dieser Hadith, At-Tawarani sagt, dieser Hadith hat von Al-Amash niemand überliefert, außer Abu Hamza al-Sakri. Okay? Obwohl der Hadith von anderen Sahaba überliefert wurde, aber hier von Al-Amash hat es nur ein einziger überliefert. So ist das Tafarrud Nisbi teilweise alleine überliefert, aber allgemein alleine überliefert, Mufrad Mutlaq, ist der Hadith, der nur mit einer einzigen Überlieferungskette gibt. Das ist genau, yani, inshallah, ungefähr die Bedeutung davon. Okay, kehren wir inshallah zurück zu der Erklärung. Bevor wir inshallah zu der Erklärung zurückkehren, möchte ich hier auf eine Sache hinweisen. Yani was auch bei den Gelehrten des Hadithes bekannt ist, ist bei den Sachen von Halal und Haram, ja, bei Ahkam, bei den Urteilen, waren die Gelehrten des Hadithes sehr hart und sehr genau. Aber die Sachen, die yani mit Raqa'iq zu tun haben, mit den Sachen, die das Herz yani weich machen und nur für das Herz bestimmt sind, dass er weich ist, und die Sachen, die motivieren zur Ibadah und so weiter, wenn die Bedeutung richtig ist, waren die Gelehrten nicht so streng wie bei den anderen Hadith. Und das ist ja auch klar, inshallah. So, wenn wir hier einen Hadith bringen, ja, und sagen, weil manche Brüder fragen mich, warum bringst du es dann, wenn es ein Hadith daif ist? Oder warum erklärst du es dann? Wenn es ein Hadith daif ist, heißt es nicht, und viele Geschwister leider verstehen das falsch, ein Hadith daif heißt schon lange nicht, dass es ein Hadith gelogen ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gelogene oder der Erfundene nennt man Hadith Maudu'. Das ist nicht daif. Ja? Der daif ist etwas anderes. Und wenn die Bedeutung stimmt und das, inshallah, dich in deinen Din nutzt, warum nicht? Ja? So, wenn du eine Lehre daraus ziehen kannst und das motiviert dich zu der Ibadah, warum nicht? Und das ist die Sunnah oder die Art und Weise der Salaf, radiallahu anhum. Und Waqi'a überlieferte, er sagte, Al-A'mash erzählte uns von Abi Ishaq, von Abi Al-Ahwas, dass er sagte, Abdullah, yani ibn Mas'ud, radiallahu anhu, sagte, ich wünschte, dass mit mir abgemacht wird, dass ich jeden Tag 9 Sünden und eine einzige gute Tat mache. Ja? Weil dann habe ich im Endeffekt eine gute Tat. Weil für jede Sünde, für jede gute Tat, die ich dann mache, ja, kann ich dann diese 9 Sünden loswerden. Weil jetzt, sie werden ja 10 geschrieben. Okay, das ist ein Hinweis von ihm, dass die gute Tat, oder durch die gute Tat lässt Allah 9 Sünden löschen. Okay, und es bleibt ihm eine einzige, und das ist die Belohnung für Al-Hasana, und das genügt ihm. Aber Ibn Adam macht leider mehr, Wallahu ta'ala a'lam. Wir bleiben inshallah hier stehen und machen inshallah das nächste Mal weiter. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.